Abschnitt 28 aus Old Shorthand 1 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel. Der General. Teil 6. Diesen hatte Winnetou leiten wollen, was nun aber nicht möglich war. Dableiben konnten sie aber auch nicht. Und so besprachen wir uns kurz und wurden darüber einig, dass sie noch heute von den Apachen unter Bloody Fox und Encharco fortgeschafft werden sollten. Ich hätte gern dahin gewirkt, dass sie ihre Gewehre wiederbekamen, verzichtete aber darauf, weil Winnetou behauptete, dass dies gefährlich sei. Sie hätten, sobald sie frei waren, auf den Gedanken kommen können, die Apachen gleich wieder anzugreifen, wenigstens ihnen heimlich zu folgen und einen Überfall zu wagen. Dieser Gedanke lag schon deshalb nahe, weil Winnetou, Old Shorthand und ich fehlten, vor denen sie sich am meisten fürchteten. Wir hätten uns mit Büchsen versehen können, denn Bloody Fox besaß mehrere, ehe er uns anbot, und wir hätten uns auch von den erbeuteten Flinten zwei aussuchen können. Aber wir verzichteten darauf, denn wir waren überzeugt, dass wir wieder zu unseren Gewehren kommen würden. Was sollten wir uns damit anderen schleppen? Wir hatten unsere Messer, Revolver, Lassos und Tomahawks. Das war einstweilen genug für uns. Nun ritten wir hinaus vor das Kaktusfeld, denn es galt, die Spur des Generals auszumachen. Wie wir jetzt hörten, hatte er zu einem Apachen, der Posten gewesen war, gesagt, dass er nach den 100 Bäumen reiten werde. »Das ist nicht wahr. Das ist eine Finte, um euch irre zu leiten«, meinte Parker. »Der General kennt den Weg dorthin ja gar nicht.« »Aber Old Wubble ist bei ihm, der ihn nun kennt«, antwortete ich. »So glaubt ihr, dass er wirklich dorthin ist?« »Nein. Gerade weil er dies gesagt hat, würde er eine andere Richtung einschlagen.« »Aber wohin?« »Nach dem Peace River, wie ich vermute. Ich habe erfahren, dass er dorthin will, und er ahnt nicht, dass ich es weiß. Er will zu den Chickasaws, um sich dort auszuruhen.« »So würdet ihr gut tun, gleich dorthin zu reiten.« »Ja, aber ich darf auch keine Vorsicht versäumen. Er könnte auf einen anderen Gedanken gekommen sein, und wir müssen also auf seiner Fährte bleiben.« »Schwierige Geschichte das, sehr schwierig.« »Warum?« »Weil die Gegend von hier nach den 100 Bäumen von Fährten jetzt geradezu wimmelt. Wer da die ihrige unterscheiden will, der möchte scharfe Augen haben. Ja, der möchte beinahe allwissend sein.« »Ihr lasst außer Acht, dass der Wind diese Spuren vollständig verweht hat. Wir werden also die Fährte der 5 Weißen und 4 Chickasaws sehr deutlich sehen.« »Ah, das ist richtig. Ihr wollt also sogleich fort?« »Ja.« »Das geht schnell und kommt uns ganz unerwartet. Ich hoffe, dass wir euch bald wieder einmal zu sehen bekommen, Mr. Shatterhand. Erlaubt mir, euch die Hand zu reichen.« Auch Jos Hawley gab mir die seinige. Er sagte in treuherzig betrübtem Tone: »Könnt ihr euch noch auf die Geschichte besinnen, die ihr uns da oben im Mistake Canyon erzählt habt, Sir?« »Ja.« »Ihr habt mir mit ihr das Herz leicht gemacht. Ich bin zu der Ansicht gekommen, dass ich mir wegen des Todes jenes Indianers nichts vorzuwerfen habe. Diese Beruhigung habt ihr mir gegeben. Ich danke euch, Mr. Shatterhand, und werde mich unendlich freuen, wenn sich unsere Fährten wieder einmal kreuzen.« Es ging ans Abschiednehmen. Old Shorthand nahm meinen Arm, zog mich von den anderen fort, die seine Worte nicht hören sollten, und sagte: »Gestern Abend war ich ganz glücklich darüber, dass ihr mit mir nach Fort Terrell wolltet. Heute ist das schnell anders geworden, und ihr könnt euch denken, wie betrübt ich darüber bin. Ihr wisst ja, dass ich so gern stets und immer bei euch bleiben möchte. Jetzt muss es so plötzlich geschieden sein, und noch dazu aus einem solchen Grunde. Ihr seid aber wirklich überzeugt, dass ihr die Gewehre wiederbekommen werdet?« »Ja.« »Ich wünsche es euch von ganzem Herzen. Und ebenso herzlich wünsche ich, dass wir uns recht bald wieder treffen.« »Mein Wunsch ist das natürlich auch, Mr. Shorthand.« »Könntet ihr mir nicht einen Ort bestimmen?« »Nein.« »Warum nicht?« »Weil wir beide nicht wissen, was geschieht und welchen Ereignissen wir entgegengehen. Ihr reitet südwärts, um diesen Dan Etters zu suchen. Wer weiß, wie lange ihr ihn verfolgen müsst und wohin euch seine Spur führt. Ich reite nach Norden und kann auch nicht sagen, wann und wo wir den General einholen werden.« So kommt ihr gar nicht hierher zurück? Ich möchte wohl, kann aber doch nicht sagen, ob es mir möglich sein wird. Ich kann also kein Rendezvous bestimmen und ihr könnt es wahrscheinlich auch nicht. Nein. So müssen wir die Zeit und den Ort, wann und wo wir uns wiedersehen, dem Zufalle überlassen. Ja. Aber dass wir es ihm so ganz und gar überlassen, das ist doch nicht nötig. Darf ich euch einen kleinen Wink geben? Ich bitte darum. Ich gab euch, ehe der Zweikampf mit Apanatschka begann, eine Adresse an. Die wisst ihr noch? Natürlich. So nehmt sie als Anhalt zu einem späteren Zusammentreffen mit mir. Wenn ihr einmal zufälligerweise nach Jefferson City, Missouri kommt, so geht in das Bankgeschäft von Wallace & Co., wo ihr erfahren werdet, wo ich mich zu der betreffenden Zeit befinde. Well, werde es tun. Danke. Da muss ich aber eine Bitte aussprechen. Welche? Forscht nicht nach meinen Verhältnissen. Nein, oder haltet ihr mich für einen indiskreten, taktlosen und zudringlichen Menschen? Ganz und gar nicht. Aber ihr könntet euch doch nach der Anweisung verhalten, die ich euch vor dem Zweikampfe gab. Die habt ihr mir doch nur für den Fall eures Todes gegeben. Ihr lebt aber noch. Ich werde nicht den geringsten Versuch machen, in eure Geheimnisse einzudringen. Danke euch, Sir, danke. Und nun, lebt wohl. Ich wünsche, dass ihr den General bald einholt. Und ich würde mich außerordentlich freuen, wenn ich später hörte, dass ihr euren Dan Etters glücklich erwischt habt, Mr. Shorehand. Wir schüttelten uns herzlich die Hände. Es tat beiden aufrichtig leid, dass wir so plötzlich und auf ganz unbestimmte Zeit voneinander gehen mussten. Auch von Bloody Fox verabschiedete ich mich. Winnetou erteilte ihm und Encharcot die nötigen Weisungen, sagte allen in seiner Weise mit kurzen Worten Lebewohl, und dann verließen wir die Oase, welche der Schauplatz so drohender Ereignisse war, die für uns ein so befriedigendes Ende genommen hatten. Unsere Pferde mussten heute schwerer tragen als gewöhnlich, weil wir ihnen Schläuche mit Wasser für 2 Tage aufgeladen hatten. Denn wenn es richtig war, was wir dachten, so ritt der General nicht nach den 100 Bäumen, sondern zu den Chickasaws, welche nördlich von dem Llano Estacado wohnten, und wir hatten 2 Tage durch die Wüste zu reiten. Den Weg kannten wir genau. Er ging über Helmer's Home, eine Ansiedlung, welche nahe am nördlichen Rande des Llano lag und diesen Namen führte, weil der Besitzer Helmers hieß. Er war ein sehr guter Bekannter, ja ein Freund von uns. Es war vorauszusehen, dass die, welche wir verfolgten, dort einkehren würden. Es galt für uns die höchste Eile, weil sie schon gestern Abend von der Oase fortgeritten waren und also einen halben Tag Vorsprung vor uns hatten. Und doch mussten wir sie womöglich noch in der Wüste einholen, weil die Verfolgung später schwieriger wurde. Es gab dann Gras und Büsche, später sogar Wälder, Bäche und Flüsse, die überall Verstecke boten und dem Generale 100 Gelegenheiten gaben, uns zu entkommen. Die Fährte war leicht zu erkennen. Sie führte allerdings nach Westen, also in der Richtung der 100 Bäume. Aber schon nach einer Stunde bog sie in einem vollen rechten Winkel gerade nach Norden ab. Unsere vorhin erwähnte Ansicht schien also die richtige zu sein. Wir ritten immer Galopp und ließen nur zuweilen die Pferde in langsamen Schritt fallen, damit sie sich verschnaufen konnten. Als es zum Mittag am heißesten geworden war, hielten wir an, gaben ihnen Wasser und ließen sie eine Stunde ruhen. Dann ging es in gleicher Eile wieder weiter, bis es dunkel geworden war und wir also halten mussten. Das brachte uns in Nachteil gegen die Verfolgten, welche auch des Nachts reiten konnten, während wir gezwungen waren zu warten, weil wir ihre Fährte nicht mehr sahen. Wir hätten allerdings trotzdem auch weiter reiten können, weil wir ihr wahrscheinliches Ziel kannten. Aber es wäre das doch immerhin ein Wagnis gewesen, weil plötzliche Gründe eintreten konnten, durch welche sie veranlasst wurden, ihre Richtung zu ändern. Darum hielten wir an, als die Dämmerung vorüber war. Kaum aber war der Mond erschienen, so brachen wir wieder auf. Seine Sichel bot nur wenig Licht, und anderen Westmännern wäre es wohl schwerlich möglich gewesen, bei einer so unzureichenden Beleuchtung einer Fährte zu folgen, noch dazu im Galopp. Aber unsere Augen waren scharf genug, und wenn ich mich ja einmal irren sollte, so war das bei Winnetou vollständig ausgeschlossen. Erst nach Mitternacht machten wir wieder Halt, denn die braven Tiere mussten ruhen. Sie bekamen wieder eine allerdings nicht zureichende Portion Wasser. Dann wurden sie angepflockt und wir hüllten uns in unsere Decken, um zu schlafen. Kaum aber graute der Tag, so saßen wir schon wieder auf und kamen 2 Stunden später an die Stelle, wo sie Lager gemacht hatten. Wir blickten einander befriedigt an, denn wir hatten den halbtägigen Vorsprung bis auf diese 2 Stunden verkürzt, wenn sie nämlich auch erst am Morgen aufgebrochen waren. Ich sagte, wir sahen einander an, denn gesprochen wurde fast kein Wort. Winnetou war überhaupt ein sehr schweigsamer Mann, und wenn er gar einen Gedanken verfolgte, wie der unsrige war, so pflegte er noch viel weniger Worte als sonst zu machen. Wir hatten den Lagerplatz der 9 Reiter kaum eine 1/2 Stunde hinter uns, so sahen wir uns gezwungen, wieder anzuhalten, denn sie hatten ihren Ritt hier unterbrochen und die Hufeindrücke sagten uns, dass so etwas wie eine Beratung stattgefunden haben musste. Und diese war jedenfalls eine sehr lebhafte gewesen, denn die einzelnen Reiter waren nicht stillhalten geblieben, sondern hatten ihre Pferde sehr beweglich hin und her getrieben. Das ließ uns vermuten, dass zwischen ihnen ein Streit, ein Zank ausgebrochen war. Aber worüber? Das fragten wir uns. Wahrscheinlich über den ferneren Weg, über die Richtung, die heute eingehalten werden sollte. Auf diese Vermutung kamen wir dadurch, dass sich von hier aus die Spuren teilten, was uns außerordentlich unlieb sein musste. Keine der beiden Fährten ging geradeaus, die eine bog nach rechts und die andere nach links ab, so dass sie einen spitzen Winkel bildeten. »Uff«, sagte Winnetou enttäuscht, »das ist schlimm.« »Allerdings schlimm«, stimmte ich bei. »Wahrscheinlich haben sich die Roten hier von den Weißen getrennt. Welche Fährte aber ist diejenige der Indianer und welche diejenige der Weißen?« »Wollen sehen.« Er stieg ab, um die Spuren zu untersuchen. »Ich bezweifle sehr, dass wir das sehen können«, erklärte ich, indem ich mich aus dem Sattel schwang. »Ich habe bemerkt, dass die Pferde der Weißen auch keine Eisen haben, sondern barfuß sind. Eine Unterscheidung zwischen ihnen und den anderen Pferden ist also kaum möglich.« Leider bestätigten sich diese meine Worte. Die Hufspuren gaben uns nicht den mindesten Anhalt zu einer sicheren Bestimmung. Wir waren auf ungewisse Vermutungen angewiesen, die uns weniger nützen als vielmehr schaden konnten. »Wollen den beiden Fährten eine kleine Strecke folgen«, meinte Winnetou. »Vielleicht sehen wir doch etwas. Mein Bruder mag die nach rechts nehmen, ich gehe nach links.« Wir taten das. Ich hatte nur das eine Ergebnis, dass ich die Zahl der Pferde entdeckte. Und Winnetou erzielte das gleiche, unzulängliche Resultat. Wir konnten nicht einmal aus dieser Zahl auf diejenige der Reiter schließen, weil Papppferde dabei waren. Wir standen da und sahen einander an. »Uff«, sagte Winnetou, indem trotz der Enttäuschung, die wir fühlten, etwas wie ein Lächeln über sein Gesicht glitt. »Hat mein Bruder Shatterhand mich schon einmal in dieser Weise dastehen sehen?« »Nein, ich dich auch nicht. Uff.« »So ganz und gar nicht zu wissen, woran wir sind, das ist uns nie, noch nie passiert.« »Nein, noch nie. Aber denken wir nach. Sollte es wirklich möglich sein, dass weder Old Shatterhand noch Winnetou auf den richtigen Gedanken kommt?« »Ich möchte mich allerdings fast schämen. Also nachdenken. Das nächste Ende der Wüste liegt grad nördlich von hier, nach Helmers Home zu. Und das weiß Mba, der Häuptling der Chickasaws, ganz gewiss. Mag er nach rechts oder nach links reiten, so braucht er in beiden Fällen wenigstens einen halben Tag länger, um aus den Llano zu kommen. Das weiß er auch. Ich denke nicht, dass er einen solchen Umweg macht. Oder glaubst du daran?« »Nein.« »Wenn er sich von den Weißen trennt, so hat er sich mit ihnen gezankt. Er reitet allein, weiß aber jedenfalls auch, wohin sie reiten. Dabei hat er sie über seine Richtung getäuscht, indem er von der richtigen abgewichen ist und sie sehr bald, wenn sie ihn nicht mehr sehen konnten, wieder eingeschlagen hat. Wenn wir also keiner von diesen beiden Fährten folgen, sondern geradeaus reiten, werden wir unbedingt wieder auf die seinige kommen.« »Uff, das ist richtig.« »Dann ist die andere Fährte natürlich diejenige, der wir zu folgen haben. Wir suchen sie auf und können dann sicher sein, dass wir den General vor uns haben. Ich glaube, dass mein Bruder Winnetou mir da recht gibt.« »Es ist so, wie du sagst. Wir werden jetzt also keiner von den Spuren folgen.« Wir stiegen auf und ritten weiter, ganz geradeaus, so dass wir die beiden sich rechts und links von uns entfernenden Fährten bald nicht mehr sahen. Ich glaubte, meiner Sache sicher zu sein, war aber doch gespannt darauf, ob meine Voraussetzung sich bewahrheiten werde. Und richtig, schon nach einer 1/2 Stunde sahen wir die Fährte, welche nach rechts geführt hatte, sich uns wieder nähern und sich dann nördlich wenden. »Uff«, ließ sich Winnetou in frohem Tone hören. Das ist also die Fährte der Chickasaws, welche genau nach Helmers Home führt. Und wir müssen also, fuhr ich fort, die andere aufsuchen, welche nun auf alle Fälle diejenige der Weißen ist. Ja, wir reiten jetzt links hinüber nach der anderen Spur. Wenn wir das tun, können wir uns gar nicht mehr irren und werden dann... Er hielt plötzlich mitten im Satze inne. Er hatte, während er sprach, sein Auge der Linie des Horizontes nachgehen lassen und schien etwas gesehen zu haben, denn er griff in die Satteltasche, zog sein Fernrohr heraus und richtete es nach Norden. Schnell hatte ich das meinige auch in der Hand und sah durch die Gläser einige Pferde und Männer, welche im Sande lagerten. »Wer mag das sein?« fragte ich. »Die Chickasaws«, antwortete er. »Warum sind sie nicht fortgeritten? Welchen Grund haben sie dort zu sitzen?« »Uff, sie warten auf uns.« »Sehr möglich«, stimmte ich bei. »Mba schien ein ehrlicher Mann zu sein. Er hat es unterwegs bemerkt, dass der General uns bestohlen hat und ist scharfsinnig genug, sich zu sagen, dass wir den Dieb verfolgen werden. Da hat er sich von ihm getrennt. Selbst wenn die Ehrlichkeit ihm dies nicht geboten hätte, müsste er es aus Sorge um sich selbst getan haben. Er musste dafür sorgen, von uns nicht für einen Mann gehalten zu werden, welcher mit Dieben im Einvernehmen steht und ihnen sogar seinen Schutz verleiht. So wird es sein. Ja, so ist's. Reiten wir hin. Wir setzten unsere Pferde in Galopp und kamen den Männern schnell so nahe, dass wir sie erkennen konnten. Ja, es war Mba, aber nur mit zweien seiner Indianer. Sie hatten zwei Saumpferde bei sich. Wo war der vierte Chickasaw? Als die drei Roten uns erkannten, standen sie auf, legten ihre Waffen in den Sand und kamen uns entgegen. Das war ein friedliches Benehmen, dennoch nahm ich den Revolver in die Hand. Als wir sie erreichten und unsere Pferde vor ihnen parierten, sagte Mba: Old Shatterhand mag seine Drehpistole wieder in den Gürtel stecken, denn wir sind seine Freunde. Wir haben gewusst, dass er kommen werde und auf ihn gewartet. Ah, ihr habt es gewusst. Ja, oder sind Winnetou und Old Shatterhand Krieger, welche sich ihre Gewehre stehlen lassen, ohne dass sie sich dieselben wiederholen? Das ist richtig. Wann hat Mba, der Häuptling der Chickasaws, erfahren, dass man uns bestohlen hat? Erst heute früh, als der Tag anbrach. Wirklich nicht er. Nein, ich spreche die Wahrheit. Würde ich auf euch gewartet haben, wenn ich euch belügen wollte oder gar den Diebstahl mitbegangen hätte? Nein, ich habe dich gleich, als ich dich sah, für einen ehrlichen Mann gehalten. Erzähle. Wir stießen im Süden vor dem Llano auf die vier Bleichgesichter, und ich gab ihnen mein Versprechen, sie durch die Wüste zu führen. Da kamen wir mit euch zusammen. Ich freute mich, Old Shatterhand, Winnetou und Old Shorehand zu sehen und ahnte nicht, dass der General Böses gegen euch im Schilde führte. Wir ritten mit euch bis zu dem Wohnsitze des blutigen Fuchses und wollten die ganze Nacht dort bleiben, um auszuruhen. Da kam der General und sagte, wir müssten schnell fort, weil er sich mit euch verfeindet habe. Wir taten ihm den Willen und ritten die ganze Nacht und den ganzen Tag. Ohne dass dein Misstrauen erwachte, fiel ich fragend ein. Hegtest du gar keinen Verdacht? Ich hegte welchen. Er kam gleich beim Beginn unseres Ritts, weil der General seinen Weg erst nach Westen nahm, wohin wir doch gar nicht wollten. Dann am Tage bemerkte ich ein Paket, welches er vorher nicht gehabt hatte und sehr sorgfältig behandelte. Auch fiel es mir auf, dass er gar so große Eile hatte. Als wir uns gestern Abend lagerten, richtete ich es so ein, dass mir das Paket in die Hände kam. Er entriss es mir aber gleich, doch hatte ich bemerkt, dass es schwer war und Gewehre enthielt. Welche Beschaffenheit hatte das Paket? Es war seine Decke, in welche er die Gewehre geschlagen und mit Riemen zusammengebunden hatte. Ich wollte wissen, was für Gewehre es seien, aber die Bleichgesichter schliefen erst gegen Morgen so fest, dass ich es unbemerkt nehmen und aufbinden konnte. Ich erschrak, als ich sah, was es enthielt, denn ich wusste, dass ihr uns verfolgen würdet. Warum behieltest du das Paket nicht, um es uns zurückzustellen? Weil wir vier rote Krieger gegen fünf weiße waren und weil ihr dann den Dieb nicht gefangen hättet, denn er wäre entflohen. Ja, nämlich wenn du ihn hättest entfliehen lassen. Ich hatte einen besseren Plan. Welchen? Als wir heute ein Stück geritten waren, hielt ich an und sagte den Bleichgesichtern, dass ich die Gewehre gesehen hätte und nicht weiter mit ihnen reiten möge, weil ihr jedenfalls bald kommen würdet. Sie wurden zornig und zankten sich mit uns. Als ich aber bei meinem Vorsatze blieb, baten sie mich, ihnen wenigstens einer meiner Krieger als Führer zu lassen, weil sie den Weg durch den Llano nicht kennen. Ich tat ihnen den Willen, hatte aber diesem Krieger schon vorher gesagt, wie er sich zu verhalten hat. Er wird euch die Diebe in die Hände führen. Auf welche Weise? Ich ritt nur eine kleine Strecke weiter und blieb dann halten, um auf euch zu warten, denn ich will euch dahin bringen, wo ihr sie fangen sollt. Wo ist das? Dort im Norden liegt am Rande des Llano Estacado die Wohnung eines weißen Mannes, welcher Helmers Home heißt, fiel ich ein. Uff, Old Shatterhand kennt diesen Ort? Wir kennen ihn. Helmers ist unser Freund. Das ist gut, das ist sehr gut, denn dorthin wird er die Weißen führen. Warum reitet er nicht geradeaus, sondern macht einen Umweg? Damit wir eher hinkommen als sie und sie ohne allen Kampf festnehmen können. Schön, ich sehe, dass Mbah, der Häuptling der Chickasaws, ein kluger Krieger ist. Aber hast du auch bedacht, dass es für uns Gründe gibt, dir zu misstrauen? Gibt es solche Gründe? Ja, dein Krieger kann die Diebe uns entführen, sodass wir sie gar nicht zu sehen bekommen. Wenn du das denkst, so wollen wir euch unsere Waffen ausliefern und uns selbst euch zum Pfande geben. Ist nicht nötig, wir vertrauen euch. Aber werden die Weißen sich nicht noch besinnen und einen anderen Weg einschlagen? Nein, mein Krieger wird ihnen vor den anderen Richtungen solche Angst machen, dass sie ihm gewiss folgen. Gut, sind eure Pferde sehr ermüdet? Sie halten es bis zu Helmers Home aus, auch wenn wir nicht langsam reiten. So wollen wir keine Zeit verlieren. Wenn ich mich nicht verrechne, so können wir schon am Nachmittage dort sein. Wann werden die Weißen dort ankommen? Ich habe dem Führer befohlen, es so einzurichten, dass er Helmers Home gegen Abend erreicht. Das ist sehr umsichtig gehandelt, aber eins will ich dich fragen. Was hättest du getan, wenn wir jetzt nicht gekommen wären? Gekommen wäret ihr ganz gewiss, wenn nicht jetzt, so dann später. Ich wäre ohne euch zu Helmers geritten, hätte ihm alles erzählt und ihn gebeten, uns beizustehen, den Dieben die Gewehre abzunehmen. Wenn ihr dann gekommen wäret, hätten wir sie euch gegeben. Glaubt Old Shatterhand diese Worte? Ich glaube sie und lobe dich dafür. Deine Ehrlichkeit wird nicht unbelohnt bleiben. Jetzt wollen wir fort. Was noch zu sagen ist, können wir auch unterwegs besprechen. Die Chickasaws stiegen auf ihre Pferde und ritten mit uns weiter. Weil sie nicht gleich einen Schritt halten konnten, ging es langsamer als vorher. Dennoch war der Mittag noch nicht lange vorüber, als wir schon einzelne Zeichen davon entdeckten, dass wir uns dem Ende des Llano näherten. Während nur gefiedertes Raubzeug über das Innere der Wüste streicht, sahen wir jetzt körnerfressende Vögel fliegen. Und hier und da gab es eine Salbeipflanze, welche zu ihrem Fortkommen nur des nächtlichen Taues bedurfte. Dann spitzten einzelne Gräser aus dem Sande, die sich nach und nach zu grünen Stellen vereinigten, aus denen später ein zusammenhängender Rasen gebildet wurde. Dann kamen Büsche und Sträucher, selbst Bäume, und als wir gar das erste Maisfeld vor uns sahen, hatten wir den Llano vollständig hinter uns. Helmers Home wurde mehr besucht als andere Ansiedlungen in der Einsamkeit des Wilden Westens. Wer in den Llano Estacado wollte oder wer aus demselben kam, der pflegte hier einzukehren und auszuruhen. Darum führte Helmers stets einen Vorrat von solchen Gegenständen, welche einem Westmanner oder Reisenden nötig sind. Er war nicht bloß Farmer, sondern nebenbei auch Kaufmann und Restaurateur. Ich hatte bei ihm schon manches Glas texanisches Bier getrunken, welches nach deutschem Rezepte gebraut worden war. Ein schmaler Bach, den wir erreichten, führte uns nach dem Hause, in dessen Nähe er vorüberfloss. Es war aus Stein gebaut, denn hier gab es wirklich Steine, trotz der Nähe der Sandwüste, und bestand nur aus dem Parterre. Vor der Tür waren unter schattigen Bäumen einige Tische und Bänke angebracht. Hinter dem Hause befanden sich der Viehhof, der Stall und die Wirtschaftsschuppen. Als wir um die Ecke bogen, stand ein Schwarzer unter der Tür. Als er uns erblickte, stutzte er einen Moment, dann tat er einen Freudensprung und brüllte mit schallender Stimme in das Haus hinein. »Massa Helmers herauskommen! Gleich schnell! Gleich! Massa Winnetou und Massa Shatterhand seien da!« Dann sprang er in langen, weiten Sätzen auf uns zu, packte mich beim Arme und beim Beine und riss mich vor Freude beinahe vom Pferde herunter. »Nur sachte, sachte, guter Herkules! Ich höre, dass Mr. Helmers zu Hause ist.« »Massa seien da und auch Mrs.«, antwortete er. »Da schon kommen beide gelaufen.« Ja, da erschien Helmers hohe, kräftige Gestalt unter der Tür, und seine Frau zeigte sich mit strahlenden Augen hinter ihm. Die beiden Alten liebten sich außerordentlich. Sie hieß Barbara, er pflegte sie nicht anders als »mein liebes Bärbchen« zu nennen. War das eine Freude über unsere Ankunft? Das Händedrücken wollte gar nicht aufhören, und die Stimmen schallten weit hinaus ins Freie, denn alle übrigen männlichen und weiblichen Bewohner des Home waren herbeigekommen, uns zu begrüßen. Deshalb warnte ich: Nicht so laut, Jens. Unsere Anwesenheit muss vorerst noch verborgen bleiben. Verborgen? Warum? Fragte Helmers. Weil wir hier einige Spitzbuben fangen wollen, die nicht wissen dürfen, dass wir da sind. Ich hoffe, dass ihr uns behilflich seid, Mr. Helmers. Das versteht sich ganz von selbst. Habe ja vor allen Dingen hier am wilden Lano die Pflicht, mein Haus von solchem Gewindel freizuhalten. Wer ist's, Mr. Shatterhand? Werde es euch drin sagen. Wir müssen nämlich in die Stube, damit wir nicht gesehen werden. Herkules mag unsere Pferde in den Stall bringen und ihnen vor allen Dingen Wasser und dann tüchtig Futter geben. Nachher aber muss er den Stall zuschließen, weil auch die Pferde nicht gesehen werden dürfen. Ihr macht mich neugierig, höchst neugierig, Sir. Aber was ist denn das? Ihr habt eure Gewehre nicht mit? Das ist ja eben die Sache. Sie sind uns gestohlen worden und die Diebe werden hierher kommen. Thunderstorm! Das ist ja ein... Bitte, nicht hier. Drin können wir besser darüber sprechen. Ja, kommt herein, kommt herein. Und du, mein liebes Bärbchen, mach dich schnell in die Küche und trage alles auf, was du hast. Hörst du alles und wenn die Tische krachen? Ich sagte seinen Leuten schnell noch, wie sie sich zu verhalten hatten, und dann gingen wir in die Stube. Mutter Barbara tat ihr Möglichstes, um die Tische krachen zu lassen, und während wir aßen und tranken, erzählte ich Helmers, was geschehen war. Kaum war ich fertig, so sprang er auf und ging hinaus. Als er wiederkam, erklärte er uns den Grund. Habe sogleich meine beste Hand fortgeschickt, um nach den Halunken auszuschauen. Er mag sie beobachten, sie könnten sich auf die Seite drücken wollen. Er kannte Bloody Fox wie ein Vater den Sohn und war hocherfreut darüber, dass die bösen Absichten der Comanchen auf eine so gelungene Weise vereitelt worden waren. Um schnell zu sein, hatte ich meinen Bericht so kurz wie möglich gemacht und nahm mir nun jetzt erst Zeit, ausführlicher zu erzählen. Die drei Chickasaws saßen natürlich auch dabei. Wir hatten uns so platziert, dass wir von draußen nicht gesehen werden konnten, selbst wenn jemand den kleinen, halb offen stehenden Schiebefenstern nahe kam. Noch war ich nicht fertig, so hörten wir den Hufschlag von Pferden. 6 Reiter stiegen draußen ab, es waren die Erwarteten. Helmers ging hinaus. »Good day, Sir«, grüßte der General. »Habt ihr schon Gäste hier, Sir?« »Gäste«, antwortete Helmers. »Woher sollen die hier in diese Einsamkeit kommen?« »Well, gebt unseren Pferden Wasser und Futter und uns etwas Kräftiges zu essen, nebst einer gehörigen Flasche Feuerwasser.« »Sollt alles haben, Sir. Werdet ihr heute hierbleiben?« »Warum fragt ihr das?« »Werdet mir die Frage wohl nicht übel nehmen. Ich muss es wissen, weil ich mich als Wirt darauf einzurichten habe.« »So, wir werden essen und trinken und dann weiterreiten.« »Um diese Zeit? Es wird bald Nacht sein.« »Das ist uns gleich. Kommt ihr aus dem Estacado, Sir?« »Fragt nicht so viel, sondern tut, was ich euch befohlen habe.« »Hört, ihr scheint mir ein außerordentlich großer Herr zu sein. Werd wohl auf meinem Grund und Boden fragen dürfen. Und befehlen, das kenne ich nicht.« »Werdet es aber jetzt kennenlernen. Ich bin nämlich General, Sir. Ja, General. Habe bei Bull Run gefochten, bei Fort Hatteras, bei Harper's Ferry, bei Gettysburg und in vielen anderen Schlachten, in denen ich stets Sieger gewesen bin.« »Good lad! Da muss ich mich freilich beeilen, eure Befehle auszuführen. Entschuldigt nur einen Augenblick. Ihr werdet sofort bedient werden, wie es solchen Herren, wie ihr seid, angemessen ist.« Der Doppelsinn dieser Worte entging ihnen. Sie setzten sich an einen der Tische, ohne zu ahnen, was für eine Art von Gehorsam ihrer wartete. Helmers kam wieder herein und sagte leise: »Jetzt kommt, Messieurs. Ich werde euch durch die Hintertür führen. Eure Gewehre liegen eingewickelt auf dem Tische. Die ihrigen nehmen wir ihnen sofort weg. Das muss das Erste sein, damit sie sich nicht wehren können.« »Das ist nicht nötig, Mr. Helmers«, antwortete ich. »Sie werden es gar nicht wagen, nach ihnen zu greifen.« Wir folgten ihm durch die Küche hinter das Haus nach der einen Giebelecke, hinter welcher seine Leute schon standen, bewaffnet und zum Zuspringen bereit. Dann ging er durch das Haus zurück und zu ihnen hinaus. Wir hörten deutlich, was gesprochen wurde, denn der Tisch, an welchem sie saßen, stand nicht sehr weit von unserer Ecke. »Ihr bringt nichts mit?«, fragte der General. »Wo bleibt der Brandy? Und wer sorgt für die Pferde?« »Geduld, Messieurs, es ist alles besorgt.« aber ihr tut nichts, wie es scheint. Ist auch nicht nötig, habe meine Leute dazu. Aber wir können nicht warten, fiel Old Bubble zornig ein. Wir sind gewöhnt, schnell bedient zu werden. Keine Sorge, Sir, ihr werdet schnell bedient werden, schneller noch, als ihr es denkt. Darf man wissen, wohin ihr von hier reiten werdet? Geht euch das etwas an? Eigentlich nicht. So fragt doch nicht. Was einem nichts angeht, das soll einem auch nichts angehen. 'Tis clear. Ich frage nicht aus Neugierde, sondern um euch nötigenfalls zu warnen. Vor wem? Fragte der General. Vor einigen weißen Spitzbuben, die sich hier in der Nähe herumtreiben. Spitzbuben? Was sind es für Kerls? Schufte, die es besonders auf die Gewehre anderer Leute abgesehen haben. Wie? Was? Ja, Gewehrdiebe. Das wäre doch sonderbar. Es ist aber so. Erst vor 2 Tagen haben sie einen solchen Diebstahl ausgeführt. Vor 2 Tagen? Wo denn? Am Lano. Dort haben sie die 3 berühmtesten Gewehre gestohlen, die es gibt. Ich zog meine 2 Revolver, denn der Augenblick der Überrumpelung war da. Winnetou spannte die seinigen auch. Wir konnten die Kerls nicht sehen, aber es war ihnen jetzt wahrscheinlich nicht sehr wohl zumute, denn die Stimme des Generals klang sehr gepresst, als er fragte. Welche Gewehre sind das gewesen? Die Silberbüchse Winnetous und Old Shatterhands Stutzen und Bärentöter. Alle Teufel, ist das wahr? Sehr wahr. Von wem wisst ihr das? Von den Bestohlenen selbst. Also von Winnetou, yes. Und von Old Shatterhand? Yes. Da müsst ihr doch mit diesen beiden Männern gesprochen haben. Ein rascher Schritt um die Ecke, 3 Sprünge weiter und wir standen vor ihnen. Im nächsten Augenblicke waren auch Helmers Leute bei uns. Natürlich hat Mr. Helmers mit uns gesprochen, sagte ich. Rührt euch nicht. Ihr seht alle Waffen auf euch gerichtet. Sie gehen augenblicklich los, wenn ihr die geringste Bewegung macht. Der Schreck dieser Menschen war unbeschreiblich. Sie starrten uns wie Gespenster an und wagten nicht, sich zu rühren. Herkules, ich sagte dir, du solltest Stricke oder Riemen bringen. Hast du sie? Fragte ich den Neger. Riemen seien da, ganze Menge, antwortete er. Hier in Händen sie haben. Binde die Kerls. Was? Binden? Rief Douglas. Einen General binden, einen General, der in zahlreichen Schlachten... Schweigt, unterbrach ich ihn. Ihr seid der Erste, welcher gefesselt wird, und wenn ihr widerstrebt, so schieße ich euch auf der Stelle nieder. Gebt sofort die Hände her. Da wagte er keinen Widerstand. Er wurde gefesselt und die anderen nach ihm. Ich wendete mich an Old Wubble. Ihr habt euch eine saubere Gesellschaft gewählt. Eigentlich sollte ich kein Wort mit euch sprechen. Ich will mich aber einmal überwinden und euch fragen. Habt ihr euch an dem Diebstahle beteiligt? Nein, antwortete er, indem er ein paar Augen auf mich richtete, in welchen der Zorn und der Hass funkelten. Ihr seid nicht mit im Häuschen gewesen, als die Gewehre geholt wurden. Nein. Ist das wahr? Fragte ich den General. Ich antworte euch kein Wort, erklärte er. Wer darf es hier wagen, einen General ins Verhör zu nehmen? Well, so sind wir einstweilen mit euch fertig, aber auch nur einstweilen. Wir werden euch gar nicht verhören, denn eure Schuld ist erwiesen. Es bleibt uns nur noch übrig, eure Strafe zu bestimmen. Strafe? Wagt es euch an mir zu vergreifen. Ich würde mich blutig rächen. So blutig, dass... Ich hörte seine Worte nicht mehr, denn ich hatte Winnetou, Helmers und dem Chickasaw-Häuptling gewinkt, mit mir zu kommen. Wir gingen hinter das Haus, um über die Bestrafung des Diebes zu beraten. Wir wurden schnell einig und kehrten zu den Gefangenen zurück, die inzwischen von Helmers Leuten und den Chickasaws bewacht worden waren. Weder Winnetou noch ich wollte mit der Ausführung des Urteiles etwas zu tun haben. Wir hatten das dem Besitzer des Home übertragen. Er verkündigte ihnen unseren Entschluss mit den Worten. Ihr seid auf meinem Grund und Boden erwischt worden, und darum bin ich es, der euch sagt, was wir über euch bestimmt haben. Ihr bleibt alle bis morgen früh hier und werdet dann über meine Grenze geschafft. Wer sich dann wieder hier sehen lässt, wird erschossen. Der edle Gentleman, welcher sich für einen General ausgibt, ist der Dieb. Nach den Gesetzen des Wilden Westens wird ein solcher Diebstahl mit dem Tode bestraft. Wir sind aber so gnädig gewesen, diese Strafe in 50 Hiebe umzuwandeln, denn es scheint uns, dass...« »Hiebe«, brüllte Douglas, »ich werde...« »Nichts wirst du, Schuft«, donnerte ihn Helmers so an, dass er schwieg. »Grad weil du Offizier sein willst, wirst du gehauen werden. Und da außer euch nur lauter Gentlemen da sind, von denen keiner dieses Amt übernehmen möchte, so wird Old Wubble dir diese 50 Hiebe geben.« »Das werde ich nicht tun«, stieß der alte, einstige King of the Cowboys hervor. »Du wirst es tun, alter Boy, denn wir haben es so beschlossen. Wenn du dich weigerst, auf mein Kommando zuzuschlagen, oder wenn du nicht aus Leibeskräften zuschlägst, so bekommst du selbst erst 50 Hiebe und dann eine Kugel in den Kopf. Ich scherze nicht, lass dir das gesagt sein.« »Der soll mich schlagen«, rief Douglas. »Er ist ja selbst mit dabei gewesen. Ich kannte ja das Häuschen gar nicht. Er hat mich hineingeführt.« So leid mir das um Old Wubble tat, aber ich bezweifelte nicht, dass der General die Wahrheit sagte. Also das war der Dank für die Teilnahme, Zuneigung und wiederholte Nachricht, die ich dem Alten entgegengebracht hatte. Er war aus Ärger und niedriger Rachsucht zum Diebe an mir geworden. Dennoch bestimmte Helmers: »Das geht uns jetzt nichts mehr an. Hättest du es vorhin gesagt, du wolltest dich aber nicht verhören lassen. Nun ist es zu spät. Ich habe nur noch hinzuzufügen, dass wir mit den anderen nichts zu tun haben wollen. Ihnen wird also weiter nichts geschehen, als dass wir sie bis morgen früh hier festhalten. Da ist es Tag und wir können uns überzeugen, dass sie sich wirklich entfernen. Die Dienste, welche euch die Chickasaws geleistet haben, werden wir ihnen von dem bezahlen, was wir bei euch finden. Jetzt bindet den ehrenwerten General hier an die Post Oak, macht Old Wubble die Hände frei, dass er zuschlagen kann, und schneidet da drüben von den Sträuchern einige gute Hazelswitches ab, die hübsch stark, doch biegsam sind. Der General soll seine Orden bekommen, aber nicht vorn auf die Brust.« Ich ging mit Winnetou fort, um nicht Zeuge der Vollstreckung dieses Urteils zu sein. Ein Ebenbild Gottes prügeln zu sehen, ist nicht jedermanns Sache. Leider aber gibt es Menschen, bei denen selbst eine solche Strafe ohne alle Wirkung bleibt, und hätte ich jetzt gewusst, was ich später erfuhr, so wären mir selbst 100 Hiebe für diesen gott- und gewissenlosen Schurken noch viel zu wenig gewesen. Wir hörten nach unserer Rückkehr, dass Old Wubble sich zwar erst gesträubt, dann aber angesichts des drohenden Revolvers tüchtig zugeschlagen hatte. Dann wurden die Kerls miteinander so sicher eingesperrt, dass sie nicht fliehen konnten. Als man sie am anderen Morgen aus ihrem Gewahrsam brachte, sahen die Gesichter des Generals und Old Wubbles blutig aus. Sie waren trotz ihrer Fesseln aneinander geraten. Douglas hatte sich in einer ganz unbeschreiblichen Wut darüber befunden, dass der Alte sich hätte zwingen lassen, ihm die 50 Hiebe zu geben. Als wir ihn jetzt losbanden, wollte er sich wieder auf ihn stützen, und als wir ihn davon abhielten, schrie er ihm zu: »Nimm dich vor mir in Acht, du Hund! Sobald ich dich treffe, bezahlst du mir diese Schläge mit dem Leben. Ich schwöre es dir mit allen Eiden zu, die man nur schwören kann.« Das war sehr ernst gemeint. Old Wubble sah es ein und bat Helmers, ihn eher als den General vorzulassen. Er scheute sich, diese Bitte an mich oder an Winnetou zu richten, und wir hielten uns von ihm fern. Sie wurde ihm gewährt. Herkules der Neger brachte ihn fort, und erst als hierauf eine Stunde vergangen war, wurde Douglas mit seinen drei weißen Begleitern über die Grenze geführt. In welcher Weise er von uns Abschied nahm, braucht nicht gesagt zu werden. Er floss von Drohungen und Verwünschungen förmlich über. Sein Zorn war dadurch bis zum höchsten Grade gesteigert worden, dass wir ihnen allen die Waffen und die Munition genommen und den Chickasaws als Belohnung gegeben hatten. Was Winnetou und mich betrifft, so konnten wir mit dem Ausgang unseres Rittes sehr zufrieden sein. Wir hatten unsere Gewehre wieder, die sich in denselben guten Zustande wie vorher befanden. Als wir dann erzählend am Vormittage vor dem Hause am Tische saßen, stand Helmers plötzlich auf, ging zu dem Baum, an welchem der General gestern angebunden war, hob dort etwas vom Boden auf und sagte: »Da sah ich etwas blinken. Es ist ein goldener Ring, ein Trauring, wie es scheint. Seht ihn einmal an.« Der Ring ging von Hand zu Hand. Ja, es war ein Trauring, und auf seiner Innenfläche sahen wir zwei Buchstaben und ein Datum eingegraben. »Wie kommt der Ring dorthin?« fragte Frau Barbara. »Wer mag ihn verloren haben?« »Der General«, antwortete Helmers. »Seine Hand war festgebunden und hat sich, als ihn die Hiebe schmerzten, so unter den Riemen gewunden, dass der Ring abgestreift worden ist. Anders kann es nicht sein.« Wir gaben ihm recht und meinten, dass er den Ring als Andenken an den gestrigen Strafvollzug aufbewahren möge. Er aber legte ihn mir in die Hand und sagte: »Was soll ich mit ihm? Er ist nicht mein. Ich komme nicht von hier fort und werde den General wohl nicht wiedersehen. Bei euch aber, Mr. Shatterhand, ist es möglich, dass ihr ihm einmal begegnet. Steckt ihn ein.« Ich hatte keinen Grund, mich zu weigern und steckte den Ring an meinen Finger, wo er sicherer als in der Tasche war. Vorher betrachtete ich ihn genau und las: EB 5.8.1842. Wie wichtig dieser Ring mir und Old Shuhen später werden sollte, das konnte ich jetzt nicht ahnen. Ende von Abschnitt 28. Ende von Old Shuhen 1 von Karl May.